Muss man so etwas tatsächlich im Film zeigen? Diese Frage liest man derzeit häufiger, wenn es um 3096 Tage geht, den Spielfilm über die Entführung von Natascha Kampusch. Sie selbst kämpft noch immer darum, nicht nur als Opfer wahrgenommen zu werden. Sie will die Deutungshoheit über ihre Lebensgeschichte behalten und nicht an die Medien abgeben. Und sie erzählte vor kurzem in einem Interview, es helfe ihr, sich mitzuteilen. Zu schweigen würde nur die Opferhaltung verstärken. Zunächst hat sich Natascha Kampusch auf den Produzenten Bernd Eichinger eingelassen. Nach dessen Tod hat die Regisseurin Cherry Horman ihr Vertrauen gewinnen können. Ob sie einen angemessenen Film über die mehr als 8 Jahre dauernde Gefangenschaft von Natascha Kampusch gemacht hat, weiß unsere Kritikerin Anke Lewicke. Sie hat den Film gesehen, der morgen in den Kinos anläuft. Wie ging es Ihnen dabei, Frau Lewicke? Haben Sie Abneigung empfunden, sich so einen grausamen Filmstoff anzusehen? Naja, erstmal finde ich, dass das Kino ja auch ein Ort ist, uns Unzumutbarkeiten zuzumuten. Also das ist ein Stoff, der natürlich auch auf die Leinwand gehört. Und mir gefällt es hier schon nicht, wenn es heißt, das ist eigentlich ein Tabubruch, sowas überhaupt zu zeigen. Also man muss sich damit auseinandersetzen. Allerdings muss man sich natürlich auch als Regisseurin damit auseinandersetzen, wie man so einen Film überhaupt angeht. Und ich meine, der Titel sagt ja schon 3096 Tage, dass uns hier alles erzählt wird, von Anfang, also von der Entführung bis eben zur Flucht. Und da denke ich einfach, das ist einfach schon eine klassische Dramaturgie. Und kann man das wirklich unfassbar überhaupt nacherzählen? Bedarf es da nicht einer anderen Form? Und zudem hat der Film dann auch noch so viele Perspektivwechsel. Also am Anfang bin ich natürlich bei Natascha Kampusch da im Verlies, aber dann auch nicht lange genug, dass sich dieses Gefühl des Eingesperrtseins auch physisch auf mich überträgt. Und dann finde ich mich auf einmal oben in der Welt des Entführers wieder und die sieht aus wie eine Kulisse eines Spießbürgers. Also habe ich richtig gespürt, ah, da war gerade noch der Ausstatter, der hat noch den Gelsenkirchener Barockschrank dahingestellt und das Jesuskreuz darf natürlich auch nicht fehlen. Und dann wird auch so ein sehr banales Psychogramm dieses Täters entworfen. Also die Mutter kommt dann manchmal zu Besuch und man bekommt mit, ach, das ist so ein Muttersöhnchen, der noch bekocht wird und sonst was. Also da wird eigentlich alles nur oberflächlich gestreift und dann wird auch noch eine künstliche Kinospannung aufgebaut, weil immer die Tage eingeblendet werden. Natascha Kampusch hat selbst nie Details über sexuellen Missbrauch durch ihren Entführer erzählt. Der Film zeigt diesen Missbrauch aber. Wird klar, warum er das tut? Vielleicht, weil er einfach noch dachte, es muss noch mehr dramatisiert werden. Und ich habe mit diesen Vergewaltigungsszenen auch große Probleme. Erst sieht man eben am Anfang das Gesicht dieses jungen Mädchens und dann sieht man in einem Zwischenschnitt ihre Füße. Und das ist ja, wenn man die klassische Kinosprache nimmt, eigentlich eher immer wird genommen und positiv konnotiert. Und das hier bei einer Vergewaltigung reinzuschneiden, finde ich einfach ein weiteres hilfloses Element dieses Films, der sich eigentlich gar nicht die Zeit lässt, auf dieses ungeheure Verhältnis einzulassen zwischen Entführer und Entführten, weil dieses Mädchen musste sich ja auf diesen Mann einlassen. Wirklich, wie sich dann auch diese Macht verschiebt. Sie sagt dann an einem Moment im Film, du bist nicht nur an mich gefesselt, sondern es ist eben auch umgekehrt. Also es findet so beides statt, aber das erzählt der Film eben leider nicht. 3096 Tage, ein Film von Cherry Horman über die Gefangenschaft von Natascha Kampusch. Morgen kommt außerdem noch Hyde Park am Hudson in die deutschen Kinos von Roger Michell. Ein Film über den Besuch des englischen Königs George VI. Im Jahr 1939 auf dem Landsitz des amerikanischen Präsidenten Franklin Roosevelt. Das lässt Frau Lewicke eine gewisse Komik beim Zusammenprall der beiden Kulturen erahnen. Ja, das hatte ich auch gehofft und es gibt zwischendurch auch ganz komische Momente. Also wenn das britische Königspaar dann anreist, dann werden sie vorher in die Sitten dort eingeführt, wie Roosevelt lebt und sind sehr verwundert, dass Eleonora gar nicht mit ihm unter einem Dach wohnt, sondern mit Freundin. Und letztlich ist es aber so, dass das englische Königspaar eigentlich Randfiguren bleibt und stattdessen gibt es die Daisy. Das ist eine entfernte Verwandte von Roosevelt. Sie erzählt uns die ganze Geschichte auch aus dem Off und sie ist mehr als nur eine Vertraute. Das bekommt man so langsam mit und dann denkt man so bei sich, ja damals, als es die Massenmedien noch nicht gab, da war das Private tatsächlich auch noch das Private. Ist das also ein Film über die Liebe, über die Gesellschaft oder über Diplomatie? Ja, das ist eben die große Frage. Eigentlich ist es ein Liebesfilm, der es dann doch nicht schafft, diese historischen Geschichten in ein Spannungsverhältnis zu setzen, sondern diese Geschichten laufen parallel. Es gibt dann einen schönen Moment, wenn der König, also King George und Roosevelt sich mal treffen. Das sind ja zwei Männer, die unter Behinderungen zu leiden gehabt haben. Der eine stotterte, der andere hat an Kinderlähmung gelitten. Da werden die beiden Männer einfach mal nur Menschen. Das ist ganz schön. Und lustig ist es auch, wenn dann King George in einen American Hotdog reinbeißen muss. Dann sieht man so ein bisschen Ekel und Verlegenheit. Aber ansonsten ist das einfach ein gefällig sehr altmodisch gefilmter Film.